haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Erpressung. Es kommt eher selten vor, dass sich gleich zwei Personen in meinem Büro einfinden und mich um Hilfe bitten. Herr Trimperley und Frau Pfenninger fühlten sich sichtlich unwohl. Ich bot ihnen alles an Getränken an, was unsereins und der Kühlschrank zu bieten hatte, doch sie lehnten ab. Los, du musst es ihm sagen. Alles. Gut, ja, verstehe. Das muss jetzt sein. Okay, also gut. Kennen Sie Grünwil? Wer kennt es nicht? Das ist sehr gut. Weil in Grünwil, da ist es passiert. Erzähl ihm von der Nacht. Sie sind in Grünwil fremdgegangen. Nein, das würde ich nie tun. Erzähl ihm, was geschehen ist. Ich werde erpresst. Sie werden von Grünwil erpresst. Die Gemeinden werden immer dreister. Den Reichen bieten sie Pauschalsteuern an und die anderen werden erpresst. Nein, die Gemeinde Grünwil kann nichts dafür. Ich habe einen Fehler gemacht. Du musst endlich die Karten auf den Tisch legen. Privatdetektive sind keine Hellseher und auch keine Studierten. Danke, aber es reicht, um eins und eins zusammenzuzählen. Es war mitten in der Nacht. Ein Lieferwagen war von der Straße abgekommen und brannte. Ich verständigte sofort die Feuerwehr und die Sanität. Aber da war niemand mehr im Auto. Nachdem der Brand gelöscht war, entdeckte ich zwei Kisten, die offenbar einige hundert Meter vor der Unfallstelle aus dem Lieferwagen gefallen waren. Ich weiß auch nicht, weshalb, aber ich lud die Kisten in meinen Wagen und fuhr nach Hause. Lassen Sie mich raten, in den Kisten waren Drogen. Drogen? Sie sind doch nicht bei Trost. Das hätten wir sofort der Polizei gemeldet. Also keine Drogen. Vielleicht Diebesgut. Smartphones. Ja, zwei Kisten voller niegelnagelneuer Smartphones. Insgesamt 350 Stück. Jedes davon mindestens 300 Franken wert. In der Werbung kriegt man die immer umsonst. Nur wenn sie sich vertraglich binden. 350 mal 300 ist eine schöne Stange Geld. Wir haben die Geräte in Internetauktionen angeboten und rasch 50 Stück verkauft. Sie hätten die Geräte ins Fundbüro bringen sollen. Haben Sie noch nie einen Fehler begangen? Doch, doch, jede Menge. Die meisten sind nicht mehr gut auf mich zu sprechen. Es lief alles so gut. Wir träumen seit langem davon, unbeschwerte Ferien auf den Malediven zu machen. Himmlisch. Waren Sie schon mal auf den Malediven? Ich kann mir nicht mal einen Balkon leisten. Wie gesagt, es lief alles wunderbar. Doch dann erhielt ich plötzlich eine E-Mail und Fotos. Jemand hat beobachtet, wie Sie die Kisten in Ihr Auto luden. Ganz offensichtlich. Wie viel möchte die Person für Ihr Schweigen? 25.000. Boah, nicht schlecht. Vielleicht träumt jemand ebenfalls von sorgenfreien Ferien. Das ist unverschämt und kriminell. Bringen Sie diese primitive Person zur Strecke. Wie stellen Sie sich das vor? Er hat mir eine letzte Mahnung geschickt. Ich muss das Geld morgen in einen Abfallkübel an der Grünwiler Straße stecken. Sonst geht er zur Polizei. Solche Verbrecher gehören hinter Gitter. Sie möchten, dass ich den Erpresser entlarve. Wir haben nichts dagegen, wenn er dabei ums Leben kommt. Cecil, so geht das nicht. Wir dürfen uns nicht zu einer solchen Tat verleiten lassen. Geigen Sie dem Kerl was. Machen Sie ihn zur Schnecke. Er soll wimmern vor Angst. Aber Cecil, so kenne ich dich nicht. Dann geh doch zur Polizei und zeig dich selber an. Ich finde problemlos einen anderen, der mir meine Träume erfüllt. Aber Cecil, du bist mein Traum. Wir sollten uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Mein Honorar. Wir haben an 1.000 Franken gedacht. 1.000 Franken? Sie können sich selbstverständlich auch noch ein Smartphone aussuchen. Oder vielleicht zwei. Ich ließ meine Faust auf die Tischplatte knallen. Es tat höllisch weh. Und es wirkte. Herr Trimperley wurde einen Kopf kleiner und Frau Pfenniger zeigte sich freudig beeindruckt. Wenig später hatte sich mein Honorar verdreifacht, was angesichts des Risikos immer noch bescheiden war. Wir sind uns handelseinig, Herr Maloney? Wenn sich der Erpresser in den nächsten 3 Monaten nicht mehr bei Ihnen meldet, möchte ich eine Extraprämie von 2.000 Franken. Das sind insgesamt 5.000 Franken? Sie sollten sich in der freien Marktwirtschaft als Taschenrechner bewerben. Es versteht sich von selbst, dass alles äußerst diskret über die Bühne gehen muss. Alois ist kurz davor, einen Karrieresprung zu machen. Was geschieht mit den restlichen Smartphones? Wir werden sie im Internet anbieten, bis alle weg sind. Sie handeln mit Dingen, die Ihnen nicht gehören. So moralisch können Sie gar nicht sein, Herr Maloney. Oder sind Sie es doch? Vielleicht sollten wir das einmal unter 4 Augen unter einer Decke herausfinden. Du du willst dich doch nicht diesem Mann hingeben, Cecile. Du hast Mist gebaut, Alois. Wenn ich dir helfen soll, habe ich einen Fehltritt zugute. Aber doch nicht jetzt. Okay, es gibt noch andere Versuchungen. Zum Beispiel Janosch. Der Schrotthändler? Er handelt mit Autos und er sieht toll aus. Jedes Mal, wenn ich ihn im blauen Überkleid sehe, stelle ich ihn mir nackt vor. Cecile, so kenne ich dich gar nicht. Auf den Malediven werde ich keine Sekunde an Janosch denken. Sie sollten sich im Internet nach einer anderen Frau umsehen. Eine Frau wie Cecile findet man nicht im Internet. Sie ist ein Glückstreffer. Finden Sie nicht? Frau Pfenniger strahlte und ich fragte mich, ob ich nicht doch den falschen Beruf gewählt hatte. Herr Trimperly holte aus einer der Taschen drei verschiedene Smartphones und bot mir sie für je 200 Franken an. Herr Maloney ist nicht interessiert. Da könnte die Dame recht haben. Wenn Sie den Erpresser unschädlich machen, können Sie sich eins aussuchen. Ich glaube, er hat sich schon etwas ausgesucht. Weshalb zwinkerst du ihm zu? Du solltest jetzt gehen, Alois. Herr Maloney und ich haben noch etwas zu besprechen. Das geht nicht, Cecile. Du hast mir versprochen, dass wir das gemeinsam durchziehen. Du bist mein Ein und Alles, Cecile. Ist ja schon gut. Sie werfen morgen eine Tüte in den Abfalleimer und ich warte, bis der Erpresser nach der Tüte greift. Ja, stellen Sie ihn zur Rede. Drohen Sie ihm. Machen Sie ihn fertig. Machen Sie ein Foto von ihm und mailen Sie mir das Foto. Cecile, dieser Kerl ist ein Verbrecher. Du solltest dich zurückhalten. Ich werde dafür sorgen, dass er Sie in Ruhe lässt. Ein Mann, ein Wort. Alois, geh jetzt bitte. Ich lasse dich mit diesem Mann nicht allein. Nicht jetzt. Okay, aber wehe, du startest eine Beziehungsdiskussion. Darauf habe ich jetzt null Bock. Wir könnten zusammen, du weißt schon... Nein, ich will heute meine Ruhe haben. Ich fahre zu mir und du fährst zu dir. Sie könnten auch hier bleiben. Ich starte prinzipiell keine Beziehungsdiskussionen. Weder vorher noch nachher. Cecile, ich bitte dich, wir müssen jetzt zusammenstehen. Ist ja schon gut. Bringen Sie deine Presse zur Strecke. Dann sehen wir weiter. Sie stand auf, drehte sich um und verließ mein Büro. Wenig später folgte ihr Herr Trimperly. Ich dachte ab und zu an die beiden, bis sich der Tag verabschiedete. Und ich dachte ab und zu an Frau Pfenniger, als mich die Nacht begrüßte. Dass es ihre letzte Nacht sein würde, ahnte ich nicht. Der Anruf kam um 9 Uhr. Herr Trimperly klang so, als hätte er bereits mehrere Beruhigungsspritzen gekriegt. Offenbar hatte er seine Freundin in deren Wohnung tot aufgefunden. Da ihn die Polizei als Tatverdächtigen festhielt, riet ich ihm, einen Anwalt beizuziehen. Er aber bestand darauf, dass ich ihm zur Seite stehen solle. Im Polizeipräsidium machte Trimperly einen wachen Eindruck. Vermutlich hatte man seinen Körper und Geist mit Automatenkaffee ausgespült. Üble Sache, Maloney. Diese junge Frau wurde vermutlich betäubt und danach erstickt. Da es an der Wohnungstüre keine Anzeichen eines Einbruchs gibt, gehen wir davon aus, dass die Frau ihren Mörder kannte. Es könnte auch eine Mörderin gewesen sein. Weshalb sollte Frau Pfenniger mitten in der Nacht eine Frau zu sich in die Wohnung lassen? Ich verstehe das nicht. Cecile hat mir versichert, dass sie ihre Ruhe haben möchte. Deshalb habe ich sie auch nicht angerufen und ihr kein Gute-Nacht-Lied gesungen. Ein Gute-Nacht-Lied? Wie alt war die Tote? Müssen wir den Jugendschutz einschalten? Na, das war so ein Ritual zwischen uns. Ist der Trimperly eigentlich verhaftet worden oder wird er hier als Zeuge befragt? Es gab einen Anfangsverdacht. Aber mittlerweile wissen wir, dass der Trimperly ein Alibi hatte. Naja, es war mir peinlich. Deshalb hatte ich es zuerst nicht erwähnt. Sie waren mit einer anderen Frau zusammen. Ja. Er hat bei seiner Mutter übernachtet. Er könnte sich weggeschlichen haben. Seine Mutter wohnt in einem Haus, das mit Videokameras überwacht wird. Noch sind nicht alle Wände ausgewertet, aber falls er das Haus in der Nacht verlassen hat, wissen wir das in wenigen Stunden. Ich habe meine Mutter nicht verlassen. Ich konnte unmöglich allein in meiner Wohnung schlafen. Die ganze Aufregung, Sie wissen schon. Was wissen Sie, Maloney? Ist der Mann ein Klient von Ihnen? Ich kann mir keinen Anwalt leisten. Deshalb habe ich Herrn Maloney engagiert. Er ist billiger. Und er versteht nichts von Paragraphen. Das macht nichts. Das Problem hat sich mittlerweile erledigt. Weil Frau Pfenniger tot ist. Nein, ihr Tod ist eine Katastrophe. Wir haben gespart für eine Reise auf die Malediven. Jetzt macht alles keinen Sinn mehr. Benötigen Sie vielleicht ein neues Smartphone? Sie sollten sich an Ihren Berater wenden. Der kennt sich mit hoffnungslosen Fällen aus. Wenn gegen Herrn Trimperly nichts mehr vorliegt, kann er ja jetzt gehen. Meinetwegen. Aber Sie halten sich zu unserer Verfügung und innerhalb der Landesgrenzen auf. Wir fuhren gemeinsam zur Grünwieler Straße. Der Mülleimer war nicht zu übersehen. Da es noch eine Stunde dauerte bis zur Geldübergabe, suchten wir ein nahegelegenes Café auf. Es kommt mir alles so unwirklich vor. Cécile ist tot, aber ich begreife es nicht richtig. Stehe ich unter Schock? Das ist gut möglich. Ihre Freundin machte auf mich einen lebenslustigen Eindruck. Sie flirtete gerne mit Männern, wenn Sie das meinen. Hat sie nur geflirtet oder ging sie ab und zu fremd? Vermutlich schon. Ich wollte nichts davon wissen. Ich habe sie geliebt. Wenn sie sich in einen anderen Mann verliebt hat, dann hätten Sie ein Motiv. Ich habe bei meiner Mutter übernachtet, schon vergessen. In Ihrem Alter schläft man nicht mehr bei Muttern. Ich verstehe mich ausgezeichnet mit meiner Mutter. Wenn Sie möchten, können Sie sie anrufen. Sie wird mein Alibi bestätigen. Der Mord an Ihrer Freundin und die Erpressung könnten miteinander zu tun haben. Aber wie? Die ganze Erpressergeschichte mutet ein bisschen dilettantisch an. Wahrscheinlich handelt er genauso wie ich aus dem Augenblick heraus. Die Versuchung war einfach zu groß. Vielleicht hat er das gleiche Problem. Was haben Sie in die Tüte gepackt? Alte Zeitungen. Wenn er reinschaut, wird er sofort bemerken, dass er hereingelegt wurde. Sie müssen ihn vorher zur Strecke bringen. Wie stellen Sie sich das vor? Naja, Sie könnten ihn mit einem harmlosen Schuss ins Bein aufhalten. Ehe er mir weitere unsinnige Anweisungen geben konnte, riet ich ihm, den Mund zu halten und die Tüte mit den Zeitungen in den Mülleimer zu werfen. Ich folgte ihm unauffällig. Mein Klient schaute sich kurz um und verließ dann die Grünwieler Straße. Ich hatte ihm geraten, möglichst zügig wegzugehen und einen Bus zu besteigen. In der Nähe des Mülleimers wartete ich. Es dauerte eine Viertelstunde, bis sich ein Mann näherte und die Tüte, ganz beiläufig, aus dem Mülleimer zog. Was soll das? Lassen Sie mich los. Sie haben die Qual der Wahl. Entweder ein gemütliches Gespräch mit dem ollen Meloni oder ein ungemütliches mit der hiesigen Polizei. Es ist nicht verboten, in Mülleimern nach etwas Essbarem zu suchen. Sie haben nicht mal nachgeschaut, ob in der Tüte etwas Essbares ist. Ja. Das muss ich auch nicht. Weil Sie genau wissen, was in der Tüte drin ist. Woher soll ich das wissen? 25.000 Franken sind eine Menge Geld. 25.000? Das ist lächerlich. Wie viel erhalten Sie für den Botendienst? Es reicht jetzt. Ich muss weiter. Ein Treffen bei den anonymen Internetsüchtigen. Es findet offline statt. Das ist praktisch. Hilft Ihnen aber auch nicht weiter. Ich werde jetzt die Polizei verständigen. Lassen Sie das. Was zum Teufel wollen Sie von mir? Haben Sie Herrn Schimperli erpresst oder sind Sie nur ein Handlanger? Ich habe nur den Auftrag, die Tüte zu überbringen. Mit 25.000 Franken Inhalt. Wie hat er gesagt, es seien 5.000? Sie wurden reingelegt. Wie heißt Ihr Auftraggeber? Wenn er dran ist, bin ich auch dran. Ich werde dafür sorgen, dass man Sie in Ruhe lässt. Moment. Ich muss in Ruhe darüber nachdenken. Er überlegte lange, sehr lange. Nach einer halben Stunde nickte er mir zu und nannte mir eine Adresse. Ich nahm die Tüte an mich und suchte jenen Mann auf, der meinen Klienten erpressen wollte. Wer sind Sie? Ich bin der Mann mit der Tüte. Verschwinden Sie. Wir sollten in aller Ruhe reden. Es gibt nichts zu reden. Ich hätte Sie nicht in meine Wohnung lassen sollen. Wir können uns auch im Treppenhaus unterhalten. Ihre Nachbarn werden ihre Freude daran haben. Gut, eine Minute. Was wollen Sie von mir? Die Wahrheit. Ist das alles? Weshalb haben Sie Schimperli erpresst? Weshalb wohl? Ich benötige das Geld. Sie haben beobachtet, wie er zwei Kisten mit Smartphones aus einem Lieferwagen gestohlen hat. Was spielt das für eine Rolle? Ich weiß, dass er die Dinge im Internet verhökert und dass sie nicht ihm gehören. Kennen Sie Schimperlis Freundin, Cecil Pfenninger? Scheißallergie. Ich muss kurz mein Taschentuch... Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis mir schwarz vor den Augen wurde. Ich glaubte, einen Knall zu hören. Aber vielleicht war es nur mein Körper, der am Boden aufklatschte. Als ich erwachte, war Herr Münch weg. Dafür hielt mir eine junge Frau einen feuchten Lappen auf die Stirn. Sie sah mich besorgt an und fragte eindringlich nach meinem Namen. Als ich ihn nannte, lachte sie nur. Sie sind verwirrt. Soll ich einen Arzt rufen? Ich bin nicht verwirrt. Ich bin Philip Maloney. Und ich brauche keinen Arzt. Wo bin ich hier? Sie liegen halbtot in meiner Wohnung. Das ist Ihre Wohnung? Wo ist Herr Münch? Ich kenne niemanden, der Münch heißt. Sind Sie bei mir eingebrochen? Weshalb sollte ich bei Ihnen einbrechen? Gute Frage. Es gibt hier nämlich nichts zu holen. Haben Sie die Polizei angerufen? Nein, mit Ihnen komme ich alleine klar. Ich bin Kickboxerin. Oh. An der Wohnungstür stand ein Schild mit dem Namen Xaver Münch. Das ist der Mann, der mich betäubt hat. Sie wurden betäubt? Ja. Er hat mir ein Taschentuch aufs Gesicht gedrückt. Ich kenne keinen Xaver Münch. Er war hier in der Wohnung. Er hat mir geöffnet und mich reingelassen. Sie sind verwirrt. Vielleicht haben Sie sich beim Sturz eine Gehirnverletzung zugezogen. Mein Gehirn funktioniert einwandfrei. Sie sollten jetzt nach Hause gehen und die ganze Angelegenheit vergessen. Was? Ich soll vergessen, dass ich in Ihrer Wohnung beinahe umgebracht wurde? Sie leben noch. Wahrscheinlich waren Sie betrunken, als Sie in meine Wohnung eindrangen. Ich bin nicht in Ihre Wohnung eingedrungen. Soll ich Sie aus der Wohnung kickboxen oder können Sie selbstständig gehen? Sie machte keine Anstalten, mir auf die Beine zu helfen. Der Fußboden fühlte sich schwammig an. Ich torkelte wie ein Betrunkener den Wänden entlang bis nach unten zum Hauseingang. Die frische Luft tat gut. Nach einer Dusche und einem Liter Kaffee fühlte ich mich gestärkt genug, um meinen Klienten aufzusuchen. Er saß in seiner Wohnung und verpackte Smartphones. Wenn ich mich ablenke, geht es. Ich habe wieder 20 Stück verkauft, aber jedes Mal, wenn ich einpacke, denke ich an Cecile. Weshalb musste sie sterben? Ich verstehe das nicht. Interessiert es Sie nicht, wer Sie erpresst hat? Doch. Lebt der Mann noch? Wieso sollte er nicht mehr leben? Ich dachte, Sie würden ihn sich vorknöpfen. Der Mann heißt Xaver Münch und er ist gefährlich. Xaver Münch? Ja, kennen Sie den Mann? Ein Ex von Cecile hieß Xaver. Ihre Freundin wurde betäubt, ehe sie getötet wurde. Ich wurde ebenfalls betäubt. Aber Sie leben noch. Das Leben ist ungerecht. Danke, ich werde es Herrn Münch ausrichten. Er hat mich erpresst und Cecile getötet? Manche kriegen nie genug. Sie hat ihn vor einem Jahr sitzen lassen. Das hat er vermutlich nie überwunden. Glauben Sie, dass er sie beobachtet hat, wie ein Stalker? Das ist gut möglich. Vielleicht hat er deshalb gesehen, wie Sie die Smartphones zu sich nahmen. Mir ist nicht aufgefallen, dass uns jemand beobachtet. Aber die Polizei sagt, dass Cecile ihren Mörder gekannt hat. Das würde passen. Im Polizeipräsidium war die Erde noch immer eine Scheibe. Deshalb dauerte es unendlich lange, bis meine Theorie auf fruchtbaren Boden stieß. Also gut, Maloney. Ich fasse zusammen. Ein Ex-Freund von Frau Pfenniger hat ihren jetzigen Freund erpresst und ihnen eine Kickboxerin auf den Mund gedrückt. Dabei ist Frau Pfenniger getötet worden und ihr Ex-Freund ist mit 2 Kisten Smartphones geflüchtet. Nicht ganz. Aber immerhin haben Sie den Namen des Opfers richtig ausgesprochen. Die machen alles unnötig kompliziert, Maloney. Freund und Ex-Freund, Erpressung und Mord. Und was ist mit der Kickboxerin? Sie ist die aktuelle Freundin des Ex-Freundes. Das ergibt keinen Sinn, Maloney. Der Ex-Freund ermordet seine Ex-Freundin, hat aber eine Nicht-Ex-Freundin, die Kickboxerin ist und mit Smartphones im Internet handelt. Der aktuelle Freund der getöteten Ex-Freundin handelt mit entwendeten Smartphones. Moment. Noch ein aktueller Freund. Hört das denn niemals auf? Der aktuelle Freund der getöteten Frau Pfenninger. Xaver Münch ist der aktuelle Freund der Kickboxerin. Und die hat sie mit einem Taschentuch ausgekickt. Das war Xaver Münch. Sie lassen sich von einem Mann ein Taschentuch auf den Mund drücken? Waren Sie betrunken, Maloney? Nein, aber überrascht. Ich werde das alles mit ein paar Kollegen besprechen und analysieren. Wenn wir zum Schluss kommen, dass einer der Ex- oder aktuellen Freunde strafrechtlich relevant ist, melden wir uns, Maloney. Ich serviere Ihnen den Mörder von Cecil Pfenniger und Sie wollen zuerst eine Sitzung anberaumen. Davon verstehen Sie nichts, Maloney. Ohne Sitzungen geht heute gar nichts. In den meisten Betrieben heißt das jetzt Meeting. Was die Sache auch nicht besser macht. Was hat die Obduktion der Leiche ergeben? Die Frau kam mit einem starken Betäubungsmittel in Berührung und wurde danach vermutlich mit einem Kissen erstickt. Das passt zu dem, was mir in Münchs Wohnung widerfahren ist. Ah, Sie wurden auch mit einem Kissen erstickt? Haben Sie Ihren Tod schon bei Ihrer Krankenkasse gemeldet? Münch ist vermutlich schon über alle Berge. Sie sollten endlich handeln. Sie haben uns eine Erpressung verschwiegen, Maloney. Dafür könnte ich Sie in Gewahrsam nehmen. Wenn Sie Münch verhaften, dann haben Sie einen Erpresser und einen Mörder in Personalunion. Das sind zwei Fliegen auf einen Klatsch. Dafür kriegen Sie eine lobende Erwähnung in der Polizeikantine. Wenn sich Ihr Verdacht als falsch erweist, wird der Steuerzahler keine Freude daran haben. Eigentlich sollten wir Ihnen eine Rechnung schicken für alle Umtriebe. Aber bei Ihrem Einkommen lohnt sich das sowieso nicht. Sie könnten ein paar Meetings absagen. Das würde die Staatskasse ebenfalls entlasten. Das geht nicht, Maloney. Interne Kommunikation ist heute viel wichtiger als früher. Die Leute möchten wissen, weshalb man etwas entscheidet. Ich dachte, die Leute sollen an all den Meetings mitreden. Mitreden schon, aber entschieden wird vorher. Früher gab es einsame Entscheide. Heute gibt es einsame Entscheide, die danach an alle kommuniziert werden. Da die Polizei keine Anstalten machte zu handeln, blieb mir nichts anderes übrig, als auf eigene Faust nach Münch zu suchen. Ich tat es in jener Wohnung, in der ich auf unliebsame Art mit dem Fußboden Kontakt aufgenommen hatte. Ich hörte schon im Treppenhaus Schreie. Und als ich oben ankam, bot sich mir ein schauriges Bild. Münch lag gekrümmt am Boden und die Kickboxerin holte zu einem neuen Schlag aus. Helfen Sie mir! Sie will mich töten! Ich töte niemanden, im Gegensatz zu dir. Aber einigen deiner Organe werde ich eine heftige Erinnerung verpassen. Lassen Sie das, er wird so oder so für einige Jahre hinter Gitter wandern. Dieses Schwein hat mir alles gestanden. Er hat diese Frau noch immer geliebt. Mir hat er gesagt, dass er sich an ihr rächen wolle. Dabei wollte er mit ihr ins Bett. Ein einziges Mal noch, um endgültig von ihr loszukommen. Haben Sie Cecil Pfenniger deshalb nachts aufgesucht? Ich konnte nicht anders. Ich habe sie wochenlang beobachtet. Da ist ihr Wunsch immer stärker geworden. Zuerst wollte ich ihr und ihrem Freund schaden, dann aber wollte ich nur noch eins. Du Schwein! Nein, meine Nieren sind empfindlich. Sie haben sie betäubt und getötet. Ich wollte eigentlich nur mit ihr. Aber als sie leblos war, da war die Lust plötzlich weg und der Hass kam hoch. Cecile hat mich zutiefst. Du bist ein krankes Schwein. Ich sollte dir ein für alle Mal alle Lust nehmen. Gehen Sie aus dem Weg, Maloney. Er hat es verdient. Die Polizei wird sich um ihn kümmern. Ich werde mich um ihn kümmern. Ihr Kick traf mich mit voller Wucht. Als ich wieder erwachte, waren beide weg. Später erfuhr ich, dass die Kickboxerin Xaver Münch eigenhändig bei der Polizei abgeliefert hatte. Ich fuhr in mein Büro und betäubte den Schmerz mit einigen Gläsern Whisky. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Erpressung.